öffne sich und Kreide weiß wird ihre Nase, denn Ehrfurcht verlösch ich. Ein Wunderheuer mit Augen wie Feuer, mit klirrender Kette, es naht dem Bette, in welchem sie schlief. Ich meine die Base mit kreidiger Nase und stöhnte auch so doll und ächzte auch so tief. Sie kreuzte sich, rief nach mancher Monster Schoße mit Susanne Margaret, Susanne Margaret. Sie kamen mit Licht und denke nur und erschrick mir noch nicht und traust mir noch und